In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Gerade bin ich von einer Oma angequatscht worden, ob ich nicht der Opa der Prinzessin wäre. Das ist auch schön. So lustig das im Grunde ist, die Dame war wohl sowieso nicht mehr ganz bei Trost. Also irgendwie meinte sie, Prinzessin wäre auch der kleine Tobi. Und der kleine Tobi wird dauernd von seiner Oma, also der Königin dann, hier durch die Gegend gefahren. Dann ist die Prinzessin kein Eher. Und die Omi fährt sie auch nicht durch die Gegend. Also irgendwie war das alles ein bisschen durcheinander. Ja, wir sind auf dem Weg nach Gerresheim City, um dort einen Brief abzusenden. Und da sind wieder Wauwaus. Prinzessin liebt ja die Wauwaus. Dabei haben wir noch nicht mal ein richtiges Wauwau-Buch. Kein richtiges Hundebuch gibt es auch nicht so oft. Aber wir haben Bücher, in denen Hunde vorkommen. Und wir hatten zum Beispiel ein Katzenbuch mit Klappen. Also da kann man halt Klappen umklappen und dahinter verbirgt sich halt was. So ein Findebuch. Und eigentlich geht das Buch darum, sämtliche Katzen quasi zu finden. Was keine großartige Leistung ist, denn Klappe für Klappe kommen die halt irgendwann. Und zum Schluss sind sie halt alle da. Prinzessin. Haben wir aber immer gefragt, weil sie Wauwau aussprechen konnte, wo der Wauwau ist. Und deswegen war das Buch für die Prinzessin immer zu Ende, wenn der Wauwau gefunden war. Und auch alle anderen Bücher sind irgendwie zu Ende, sobald sie den Wauwau findet. Was die Lektüre dann mitunter etwas kurz macht. Aber darf sie gerne. Ja, ich habe letztens der Prinzessin das Aufnahmegerät überlassen und gemeint, naja, wenn sie schon in der Hand hat, dann schalten wir es auch an. Dann soll sie das richtig benutzen, immer Sachen richtig benutzen. Ich hatte damit jetzt kein Problem, dass sie was? Elektronische Geräte verwendet, aber sie kriegt jetzt kein elektronisches Gerät um. Da denkst du auch, nimmst du mal den ruhigen Weg hier am Friedhof vorbei, da ist doch in der Mittagspause nichts los, da rennen einen dauernd die Leute in die Aufnahme. Jetzt kommt sogar ein Mofa. Warum kommt hier ein Mofa in der Mittagszeit? Ja, schön. Also ich habe kein Problem damit, dass sie elektronische Geräte verwendet, aber ich gebe ihr jetzt nicht ein Handy in der Hand, damit ich nicht mit ihr spielen muss. Und auch nicht über einen längeren Zeitraum. Das heißt, ich gebe ihr schon mal ein Handy in der Hand, weil das sieht sie ja dauernd, dass wir damit rumspielen. Aber sie kriegt das und ich schalte es halt nicht an. Das heißt, sie hat da so einen schwarzen Kasten. Da kann sie die Schutzhülle aufmachen und zumachen und bislang hat sie noch nichts Schwerwiegendes daran kaputt gemacht. Und es wird halt irgendwann langweilig oder irgendwann kann ich das tauschen gegen ein Buch, was dann wesentlich interessanter ist für sie. Müsste eigentlich heißen, für sie interessanter ist, nicht umgekehrt, oder? Oder darf man wegen Betonungszwecken, was ich gerade gar nicht intendiert hatte, das so sagen? Man ist auch schon lange nicht mehr irgendwie so unter eigenem Zugzwang, die deutsche Sprache richtig korrekt auszusprechen. Da kommen schon wieder diese Allgemeindeutschfloskeln zum Zuge. Ja, der Montag ist bei uns immer der Tag, wo wir... Ach guck, hier ist ein Auto, das einen orangenen Zettel von wegen, fahren Sie es weg oder wir fahren es weg, bekommen hat. Interessant, interessant. Sowas sehe ich irgendwie auch nur in Düsseldorf. Aber gut, hier stehen ja auch mehr Autos rum als anderswo. Ja, der Montag ist der Tag, an dem wir morgens zu einer Musikgruppenstunde mit einer Heilpraktikerin gehen. Das hatte ich auch vorher mal gesehen, dass sie das ist. Da dachte ich aber, lass mal irgendwas machen, was am Wohnort ist. Und Das war dann auch gar nicht so teuer und ich dachte, naja, es klingt eigentlich ein bisschen nach dem Plan, was sie da hat. Sie hat aber keinen. Außer, dass sie grundsätzlich meint, dass die Kinder, die dort sind, eine Therapie unbedingt nötig haben, was irgendwie totaler Quatsch ist. Aber das ganze Zeug kriegen die Kinder selber ja nicht mit. Die Kinder selber kriegen ja nur mit, dass da andere Kinder sind. Dass da eine Tante ist, die mal eine Gitarre rausholt, irgendwie rumsingt, dass man ein Ringelreih-Spielchen macht. Und daran hat die Prinzessin ja alle durchaus Spaß. Und deswegen finde ich das Ganze nicht so schlimm. Zu meiner Erheiterung gibt es dann das, was die Dame dann so von sich gibt. Heute waren alle Kinder sehr unruhig. Und alle Eltern mussten summen beim Rausgehen, um die Kinder wieder runterzubringen. Ich habe nicht gemerkt, dass auch nur irgendeins der Kinder irgendwie sonderlich drauf gewesen wäre. Also da kommt die Interpretation vor der eigentlichen Sachlage. Ja, und andererseits ist der Montag irgendwie auch immer der Tag, wo man, oder wo unser eins jetzt irgendwie so sehr viel geschafft kriegt. Also ich habe heute schon einen Blogpost geschrieben, ich war schon bei einer Gruppe, Essen gemacht, okay, es war jetzt nicht so viel, das war nur warm gemacht werden. Ein bisschen Hausputz und jetzt machen wir den zweiten Spaziergang, den ersten haben wir heute nach der Gruppe schon gemacht. Was sie gerade auch wieder, also die Prinzessin gerade wieder ein bisschen abfeiert, also hat Spaß daran, umhergeschoben zu werden und Sachen zu beobachten. Heute habe ich auch eine kleine Plastik-Ukulele schon für die Kleine gekauft, weil sie an diesen Dingern ein gewisses Interesse hat. Mit draufhauen und zupfen eine Runde war es dann aber auch heute irgendwie gut. Aber sie hat ja schon heute Morgen an der Gitarre gezupft und da drauf gehauen. Vielleicht sind die Sachen auch nur interessant, wenn andere Leute die wirklich spielen. Aber immerhin ist es eine 5 Euro Plastik-Ukulele von Tee, die die Töne von sich gibt. Also wenn man zupft, nicht irgendwelche Melodien, sondern halt irgendwie einfach nur irgendwelche Töne. Und dran steht, das wäre auch irgendwie so total gut für das kognitive Erfassen von keine Ahnung was. Ja, vielleicht, dass es 4 unterschiedliche Töne sind. Wenn man sie einigermaßen stimmt, so richtig stimmen kann man die nicht, weil die, wie der Fachmann sagt, wahrscheinlich nicht bunt rein ist. Das heißt, du kriegst überhaupt nie so richtig passende Töne anhand der Bünde zustande. In der Hinsicht, dass man ein Lied spielen möchte. Ja, auch in Gerresheim denken die Leute, der Bürgersteig heißt Bürgersteig, weil man hier Fahrrad fahren darf. Und so darf man sich hier vom Weg klingeln lassen und aus dem Weg gehen und... Ja. Und wenn man hier die Bänderstraße in Gerresheim runterläuft, oder beziehungsweise hochläuft, die läuft ja gerade eher so technisch gesehen hoch, dann findet man irgendwann sogar die Post. Zumindest sehe ich da irgendwie ein Schildchen, auf dem dieses Posthorn... Kann man das nicht jemand mal austauschen, zu sehen ist? Zumindest weiß man dann, dass die Post da ist. Das ist ja auch was. Gucken wir mal, ob da reinkommen. Dankeschön. Hallo. Hallo. Ich muss einmal einen Brief aufgeben. Ganz normal, ja? Ja. 95 Cent. Dankeschön. Ja. Tschüss. Ganz normal ist auch eine schöne Frage. Ben Zeppelin. Und schwuppsdiwupps sind wir schon wieder am Gerikusplatz. Ich habe gerade in den Bücherschrank geschaut und ich glaube zwei Kinderbücher schon wieder mitgenommen. Also das ist ja auf Dauer eigentlich finanziell interessant, weil die Bücher oftmals ganz gut erhalten sind. Also nicht unbedingt ganz so wie neu, dann knistern und knacken die ja, wenn man die aufmacht, so neu jetzt nicht, aber immerhin besser als Büchereiausleihzustand im Normalfall. Da war ich gerade noch beim Bürgerbüro, beim Einwohnermeldeamt. Die haben aber heute keinen einzigen Termin mehr frei. Ich wollte eigentlich meinen Perso abholen, aber ich glaube, ohne Termin geht das irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe allerdings auch nicht keinen Wisch dabei, der mich berechtigt, das abzuholen. Ich bin auch gerade beim Thalia vorbeigelatscht und da latsche ich wirklich eher vorbei, als dass ich da irgendwie reingehen würde. Und da hatten sie Sternsinger, keine Ahnung was. Nee, Sternsinger sind die im Januar. Wie heißen denn die Kinder, die im November Süßigkeiten haben wollen? Dazu gab es auf jeden Fall irgendwie so ein Buch. Weiß ich nicht. Und empfohlen, derjenige macht wohl auch was im Kinderradiokanal, also Kiraka. Wobei ich gar nicht weiß, ob da Kiraka stand oder Kika, der normale Fernsehsender. Und da gab es also ein Buch und eine CD. Ich weiß nicht, ob das Buch mit CD auch noch gewesen ist. Ich glaube nicht. Und allein das Buch kostete 20 Euro und die CD kostete nochmal 10 Euro. Das sind schon so Preise, wo ich denke, ich bin da irgendwie raus, dass das, also bei solchen Preisen schon irgendwie so, bin ich nicht gewohnt. Ich kaufe ja sowieso kaum neue Bücher, weil ich gut versorgt werde mit Büchern und beim Cash und Raus. Und es gibt halt kaum jemanden, wo ich sage, ich muss jetzt unbedingt das neue Buch für 24 Euro lesen, weil der Inhalt mich so brennend interessiert. Also es reicht, glaube ich, mir immer aus, dass ich ein bisschen warte und irgendwann gibt es, wenn es wichtig ist, die Sachen günstiger bei Secondhand-Läden oder sonst irgendwie was. Und ja, daher kommt, man ist aber Cash und Raus auch immer so verwöhnt mit den Büchern, dass ich also beim letzten Mal, ich glaube für mich und für die Kurze, was geholt habe und ich habe 9 Euro bezahlt für gebundene, gut erhaltene Bücher. Also ich bin für 1,50 selbst zu pingelig, ein Taschenbuch zu kaufen. Heißt, ich hole mir nur gebundene Bücher für 1,50 und dann ist halt der Weg zu 20 Euro ein großer, ein langer, sagen wir mal so. Jetzt hat die Prinzessin verstanden, dass ich gerade rede, aber nicht mit ihr rede, was sie nicht freundlich stimmt, sondern sie guckt mich an und sagt von wegen, was halt das denn? Das will ich auch. Dann musst du auch reden, Kleine. Möchtest du reden? Möchte sie nicht. Und ja, was die Bücher angeht, also bei den Preisen, ich finde es viel Geld, also wenn da irgendwie so gesagt wird, irgendwie eine unbekannte Schriftstellerin oder Schriftsteller mit irgendwie so einem 200 Seiten Werk, 22 Euro, ich finde es sehr viel. Dafür, dass man da in wenigen Stunden mit durch ist, kannst du natürlich verrechnen mit Kinobesuchen, aber ich sag mir immer, ich habe noch so viel auf meinem Bücherstapel und im Wohnzimmer, was noch alles weg muss. Da kommt mir so ein 22 Euro Buch nicht für sonderlich dringlich vor. Wobei ich es natürlich den Buchautoren absolut gönne. Und apropos Wohlwünschungen, ich wünsche dem Flusskiesel einen schönen wieder Eingliederungstag gehabt zu haben. Der war, glaube ich, heute wieder 4 Stunden lang arbeiten. Kann ich ja überhaupt nicht empfehlen an sich. Man sollte einfach die Zeit auch mal genießen können. Bla bla. Nee. Also ich wünsche viel Spaß gehabt zu haben, dass es alles wieder in normale Bahnen gerät. Und ich weiß nicht, ob danach eine neue Jobsuche schon wieder ansteht mit einer neuen Ausbildung. War das nicht irgendwie so Ziel des Ganzen? Das klingt doch alles sehr spannend. Und Das hier klingt, glaube ich, nicht mehr spannend. Deswegen kümmere ich mich jetzt mal, dass meine kleine Prinzessin zum Schaukeln kommt. Ich hoffe, die Schaukel ist frei gleich. Und danach gibt es ein Schläfchen und Essen und Spielen und Abendessen und Schlafen. Das ist also ein... Ja. Nee, der Papa redet wieder mit irgendwem und du weißt nicht mit dem. Also, schönen Tag noch. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.